Heute geht es weiter mit unserer Botschaft, was können wir für Christus nicht zurücklassen? On va continuer avec notre message qui et le titre est qu'est-ce qu'on peut pas quitter pour Jésus-Christ? Amen. Whatever you are doing. Was immer du tust. Peu importe ce que tu fais. Check it. Untersuche es und prüfe es. On doit vraiment l'examiner. If the Lord say leave it, will you joyfully leave it? Wenn der Herr sagt, du sollst es loslassen, wirst du es mit Freuden loslassen können? Si l'Éternel te dit de quitter une chose ou un endroit, est-ce que tu vas le faire dans sa joie? Amen. That's how you prove things also. So prüfst du Dinge auch. C'est aussi une manière d'examiner les choses. The job you love so much. Dieser Job, den du so sehr liebst. Le travail que t'aimes tant. Whatever it is, you just know, you know the dancing. Was immer es ist, das Tanzen. We seem to love it so much. Wir scheinen diese Dinge so sehr zu lieben. On aime vraiment les choses qu'on fait. Que ce soit nos travail ou nos hobbies, les trucs comme ça, est-ce qu'on est capable d'aller quitter pour l'Éternel? You know how you know that it is from the Lord will still want you to be there. If he tell you leave it, will you joyfully leave it? Aber weißt du, du erkennst, dass der Herr diese Sache immer noch in deinem Leben will, dass wenn er sagt, dass du es sein lassen sollst, dass du es mit Freuden loslassen kannst. Une manière d'examiner les choses, si l'Éternel veut vraiment qu'on fasse certaines choses et de se poser la question, est-ce qu'on est capable de quitter cette chose si l'Éternel nous dit aujourd'hui de le quitter et de le faire avec joie. Amen. Amen. I know my son Pedro is still young. For example, what he's doing right now, that job. If the Lord tell him to leave it, will he joyfully leave it? Mm-hmm. That's how you know that you are ready. Das auch zum Beispiel mein Sohn Pedro, der jetzt in der Gemeinde ist. Die Sache, die er macht, seine Arbeit, seinen Job, seine Karriere, wenn er kann das prüfen, ob es wirklich vom Herrn ist, dass er noch da bleibt. Wenn der Herr jetzt sagen würde, dass er damit sein lassen soll, würde er es mit Freuden loslassen können oder wäre es für ihn ein Akt, wäre es für ihn eine Last, eine Qual? Par exemple, avec mon fils Pedro. Qui a beaucoup à faire pour l'instant dans son travail. Mais c'est une manière d'examiner okay, si ce travail est vraiment compatible avec la volonté de Jésus-Christ, avec la volonté de Dieu, et de se poser la question, ok, si Jésus-Christ me dit aujourd'hui de quitter mon travail, est-ce que je serai capable de le faire avec joie? Amen. Amen. Oh, my son, no give up, this dancing. Oder auch mein Sohn, no give up, this dancing. Leave that job. Will you joyfully leave it, or it will become a problem? Wenn der Herr ihm sagen würde, any of you, you know your job, whatever you love, whatever it is, just check it. What can you not leave for him? Wenn der Herr ihm sagen würde, er soll es sein lassen mit dem Tanzen, würde er das sein lassen können? Na, all diese Dinge prüfen uns, wo unser Herz ist. Ou alors un autre exemple avec mon fils Ogier, par exemple, qui danse, qui est un danseur. Et si l'Éternel lui dit aujourd'hui, ok, non, arrête. Avec cette occupation, avec ce travail, est-ce qu'il sera capable de le faire et aussi en même temps se réjouir? C'est comme ça qu'on est en train de, on peut examiner, ok, si on est vraiment sur le bon chemin ou pas. Whatever school you are going. Oder was auch immer, welche Schule du gehst, welches Studium. If the Lord tell you leave it. Wenn der Herr dir sagt, du solltest loslassen. Amen. Stop it. Will you joyfully leave it? Or you will be thinking of what people will say. Wenn wir in der Lage sein, es loszulassen. Or what will happen? Or no, you are the one that said, give it to me first. Why are you not telling me? No, this is. Will you call that voice Satan? Oder wenn wir mit dem Herrn. Or you will say, Father, if it is really you, help me to leave, help me to get rid of it. Oder werden wir mit dem Herrn diskutieren, weil er hat doch gesagt, dass ich anfangen soll. Wie sagt er von mir, ich soll aufhören? Was soll das? Und dann wirst du dem Herrn da vertrauen in seiner Weisheit oder werden wir eher diskutieren? Et ça c'est valable avec toute chose qu'on fait, que ce soit nos études ou les écoles qu'on visite. Que si l'Éternel nous dit aujourd'hui, ok, de stopper avec ça, on sera capable de le faire dans sa joie et on va pas commencer à discuter ou à murmurer, à se dire mais c'est toi qui m'as donné cette place ou ce travail ou ces études en premier temps, pourquoi tu me dis maintenant de le quitter? Est-ce qu'on sera capable d'examiner cette chose avec l'Éternel, avec le Saint-Esprit? On va se dire non, ça ne peut pas être l'Éternel, on va directement dire que c'est la voix du diable, on va continuer avec ce qu'on fait. He told Abraham, give me your son. Er hat zu Abraham gesagt, gib mir deinen Sohn, den du sehr, so sehr liebst. Il a dit à Abraham de lui donner son fils bien-aimé. Are you getting it? Mm. Abraham loved that son so much, and the Lord knew it. Mm. Abraham hat diesen Sohn so sehr geliebt und der Herr wusste das. Mm. Abraham a vraiment aimé son fils et l'Éternel le savait. Amen. Amen. The Lord said, give me him. Und er hat gesagt, gib mir diesen Sohn. Et l'Éternel a dit, donne-moi ton fils. Amen. Amen. He have everything of his own. That's the Lord. Der Herr hat in allem sein eigenes. Mm. L'Éternel a ses propres biens, a ses propres choses à lui-même. And until you give him those things, he cannot give you his own. Und erst wenn wir ihm diese Sachen übergeben, kann er uns sein eigenes geben. Mm. Et tant qu'on lui remet pas nos propres biens, il sera pas capable à nous donner ses biens. Praise the Lord. Halleluja. If I'm still holding something, wenn ich immer noch was halte, mit welcher Hand soll ich was Neues annehmen können? Si je suis en train de tenir quelque chose dans mes mains, avec quelle main je serai capable de recevoir quelque chose? Praise the Lord. Halleluja. He wants you. To surrender everything to him. Der Herr möchte, dass wir ihm alles übergeben. L'Éternel veut qu'on lui soumette tout. Amen. Amen. The Lord have his own everything. Und der Herr hat seinen eigenen Besitz. Parce que l'Éternel a ses propres biens. His own fear. Seine eigene Furcht. Sa propre peur. His own hate. Seinen eigenen Hass. Sa propre haine. His own love, joy, peace. And also what he called evil, what he called good, he have his own. Seine eigene Liebe, seinen eigenen Frieden, er hat auch das, was er Freude nennt. Mm. Il a sa propre paix, son propre amour, sa propre joie et aussi ce qu'il appelle bien ou mal et pas ce que le monde appelle bien ou mal. He have his own unity and division. Er hat seine eigene Einheit und Spaltung. Il a sa propre division et sa propre unité. Amen. Amen. If there's anything to divide, it should be Christ. Wenn uns etwas trennen sollte, dann ist es Christus. Si quelque chose doit nous diviser, c'est seulement Jésus-Christ qui doit le faire. Amen. Amen. Just like if there's anything to unite, it should be Christ. Genauso, wenn uns etwas zusammenführen sollte, dann ist es auch Christus. Et tout comme s'il y a quelque chose qui doit nous unir, ça doit être le Christ lui-même aussi. Jesus came for his own kind of unity and division. Jesus kam für seine Art von Einheit und Spaltung. Jésus-Christ est venu avec sa propre division et sa propre unité. Amen. Amen. As we said last week, that is unity. Or let me say, it's division. It's not to steal, kill and destroy. Mm. Is for salvation. Amen. Genauso wie wir auch gesagt haben, dass seine Spaltung ist nicht dazu da, um zu zerstören, sondern es ist für Einheit in Christus, um zu retten. Et la division de l'Éternel n'est pas pour détruire, mais plutôt pour sauver, pour sauver. Amen. Amen. Amen. Is division means it means you surrender something to him. Seine Spaltung bedeutet, dass du ihm etwas übergeben hast. Donc si sa division veut dire que tu lui as soumis quelque Amen. Chose. Mm. If Christ is the one dividing you between you and your children, what it means to you, for you, what it means for you is that it means you surrender them, you surrender things to Christ. That is why he is now the division. Wenn Christus der Grund ist für die Spaltung in deiner Familie zwischen deinen Kindern, ist es, weil du etwas Christus übergeben hast und dadurch diese Spaltung entsteht. Si par exemple, l'Éternel est la raison pour laquelle il y a une division entre toi et tes enfants, par exemple, ça veut dire que tu as soumis tes enfants à l'Éternel, c'est pour ça qu'il y a une division maintenant. And that division is not for destruction. Und diese Spaltung ist nicht für Zerstörung da. Et cette division n'est pas pour vous détruire. I hope you are getting it. Amen. Amen. So also, if Satan is uniting you and your children, you know, outside Christ, there is no longer Christ. Once it's not Christ, it's Satan. And he's the one. It means you surrender things, everything to Satan. Genauso auch wenn der Satan, der euch vereint in der Familie, dann hast du dem Satan deine Kinder, deine Familie, dein Leben übergeben, weil du Kompromisse eingehst mit dem Satan. Et c'est la même chose avec le diable. Si le diable, par exemple, est la raison pour laquelle vous êtes unis, toi et tes enfants, ça veut dire que tu as aussi soumis tes enfants au diable. Praise the Lord. Hallelujah. Again, Jesus came for his own kind of unity and division. Jesus and came. That is why I'm coming. Mm-hmm. And that is why if you are really Christ, there will be his division. There will be division between you, between you and those that say no to him. Und Jesus kam für seine eigene Art von Spaltung. Und wenn du dann Christus folgst, dann wirst du Spaltung in deinem Leben erfahren, weil du zu Christus gehörst. Und es wird dann Spaltung geben zwischen der Welt und dir. Mm-hmm. Zwischen den Leuten, die Nein sagen zu ihm und dir. Mm-hmm. Encore une fois, Jésus-Christ est venu avec sa propre unité, sa propre division. Et si toi, tu dis oui à Jésus-Christ, il y aura automatiquement une division avec les personnes qui disent non à Jésus-Christ. Et quand tu dis non à Jésus-Christ, c'est automatiquement dire oui au monde, donc dire oui au diable. Praise the Lord. Hallelujah. He came also for his own kind of unity. Er kam auch für seine Einheit. Il est aussi venu pour sa propre unité. And that's why if you are united with Christ, there will always be unity between you and those that say yes to Christ. Also, wenn du vereint bist mit Christus, wird es immer eine Einheit geben zwischen dir und den Leuten, die ja sagen zu Christus. Et encore une fois, il est venu avec sa propre unité. Et si toi tu dis oui à Jésus-Christ, il y aura toujours une unité avec toute personne qui dit réellement oui à Jésus-Christ. It is better you are divided because of Christ than being united because of Satan. Es ist besser getrennt zu sein wegen Christus als vereint zu sein wegen dem Satan durch den Satan. Et c'est la raison pour laquelle c'est mieux d'être divisé à cause du Christ au lieu d'être uni à cause de la chair du diable. Praise the Lord. Hallelujah. Let's go to 1 Corinthians 1. 1 Corinthians 1. 1 Corinthians 1. Verse 25. 1 Corinthians 1, verset 25. He said, because the foolishness of God is wiser than men, and the weakness of God is stronger than men. Everything of his, do you know, even his hate, his tears is stronger than that of men. Denn das törichte Gottes ist weiser als die Menschen und das schwache Gott ist stärker als die Menschen. Selbst wenn es Hass ist, ist es besser als das von Gott, als das von den Menschen. Oui, la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que la force des hommes. Donc même si on parle de la haine de Dieu, elle n'est pas comparable à celle des hommes. Amen. Amen. You know, praise the Lord. Hallelujah. People gather, but they never gather in his name. Leute versammeln sich, aber sie versammeln sich nicht in seinem Namen. Les gens se rassemblent, mais ils se rassemblent jamais au nom de Jésus-Christ. They gather in their evil desire. Sie versammeln sich in ihren bösartigen Wünschen. Ils se rassemblent à cause de leur désir malsain. Amen. They never gather for Christ's sake. Sie versammeln sich nicht um Christus willen. Ils se rassemblent jamais pour la volonté de l'Éternel. They gather for family's sake. Sie versammeln sich für die Familie. Im Namen der Familie. Ils se rassemblent au nom de la famille ou alors pour. Amen. You are not different from this gathering. Du bist nicht anders als eine Versammlung, wenn du im Namen der Familie versammelt bist. Oder im Namen von einem Klassentreffen oder von irgendwas anderem, was nicht von Christus ist. Et on n'est pas différent si on se rassemble au nom de la famille ou je sais pas si il y a une si on retrouve des gens avec qui on a été à l'école et tout. Si on fait pas sous le nom de Jésus-Christ, c'est quelque chose de malsain, c'est quelque chose de mauvais. I heard of a pastor that said he went to school, the old school, you know, the people you left school, reunion, you know, they came together. The school camaraderie, what do they call it? School reunion. Reunion. They meet together, the gathering of the old schoolmates. They said he was there also. Amen. You don't gather. You don't go there. Amen. He said when he went there, he said he met somebody that he was almost getting married to, a lady. He said because of that, he said when they left, he said the devil was fighting his thought with that woman. That how will it be if you have married that woman? Can you imagine it? Mm-hmm. How it is? You can see how. We have, you know, they gather in what name did they gather? School, you know, classmates. Mm-hmm. Are you getting it? You better allow it to be the name of Christ Jesus. Mm. And whatever you are going to say there should be Christ Jesus. Mm. I'm not saying you are gathering in the name of Christ Jesus and when there you are still, it's all about the school. Mm. The flesh. Genau, ein Pastor ist mal zu seinem Klassentreffen gegangen, was Jahre später nach seinem Abschluss stattgefunden hatte. Und da auf dem Klassentreffen hat er halt ein Mädchen, also eine Frau wieder getroffen und sich mit ihr unterhalten. Es war eine Frau, die er damals sogar fast geheiratet hätte. Und nach diesem Klassentreffen ging dann halt in seinem Kopf die Party ab sozusagen, weil der Satan ihn die ganze Zeit versucht hat mit den Gedanken, was wäre gewesen, wie wäre dein Leben gewesen, hättest du sie geheiratet, guck mal, wie sie jetzt aussieht oder guck mal, was sie jetzt erreicht hat oder ne, keine Ahnung. Und der Teufel kam ihm die ganze Zeit mit diesen Gedanken. Und deswegen müssen wir uns wirklich in Acht nehmen, in was für Namen wir an irgendwo, welchen Orten auftauchen. Wenn wir dorthin gehen, im Namen von Christus, dann sollten wir auch in Christus da sein. Aber nicht, wir sagen, wir gehen im Namen von Christus dahin und interessiert nur, wie jetzt jeder aussieht, uns interessiert, welchen Job jeder hat jetzt. Oder wir sind halt, oder reden mit den Leuten über die guten alten Zeiten die ganze Zeit. Und es geht gar nicht um Christus. Ne? Deswegen müssen wir wirklich ehrlich zu uns sein und dann lieber sein lassen, als im Fleisch dahin zu gehen. Maman vient de nous donner l'exemple d'un pasteur qui est parti dans une réunion de classe des années après avoir été diplômé. Et il a retrouvé une femme qu'il aurait presque mariée avant de trouver sa femme. Et après la réunion de classe, en rentrant à la maison, ses pensées étaient comblées de cette femme. Donc il se pensait, ok, comment ma vie aurait pu être si j'aurais marié cette femme et des trucs comme ça. Donc on doit être sûr que quand on se rassemble, ça doit être seulement au nom de Jésus-Christ. Et quand on dit qu'on se rassemble au nom de Jésus-Christ, quand on y va, on doit aussi vraiment prêcher Jésus-Christ. On doit aussi parler seulement de Jésus-Christ et pas parler du passé ou seulement y aller pour voir, ok, qu'est-ce que ces personnes sont devenues. Parce que là, on ouvre une porte pour le diable où il peut vraiment nous confondre. Praise the Lord. Hallelujah. You know, your question should be, you know, how you know if you are even if you should be there. The discussion. What is the discussion going to be? Mm. Is it about Christ or about the flesh? Mm. About how you know what flesh is. Mm. Is it going to be Christ or what is it going to be about? Yeah. That alone will help you to know if I should be there or not. Wie du auch prüfen kannst, ob du dort hingehen sollst, ist okay, wenn ich mich mit diesen Leuten jetzt die ganze Zeit unterhalte und quatsche, wird es über Christus gehen? Dann werde ich das Gespräch immer wieder rumdrehen können oder auch wollen. Oder werde ich mich immer wieder einschüchtern lassen und halt dann doch wieder über die guten alten Zeiten quatschen und halt ins Fleisch fallen? Une manière de savoir comme, si on doit aller à un endroit ou pas, et de se poser la question si on sera capable de vraiment prêcher l'Éternel ou alors quels seront les sujets dans lesquels on va parler. Est-ce que ça, on va parler de la chair, on va parler vraiment de Jésus-Christ. Et on doit vraiment se poser la question et être vraiment honnête avec nous-mêmes et se poser la question si on sera vraiment capable de seulement prêcher Jésus-Christ ou alors on va peut-être dire deux, trois mots sur Jésus-Christ et après on va parler de tout et de rien, mais pas de Jésus-Christ. Amen. Amen. You know, I know me. Ich kenne mich. Je me connais. Amen. Amen. If I invite you to something, you know it's all about Christ. Wenn ich dich zu etwas einlade, dann geht es nur um Christus. Parce que si moi je t'invite n'importe où ou alors dans And that's why I can't tell you follow me. Seulement de Jésus-Christ. Deswegen kann ich sagen, folge mir. Et c'est la raison pour laquelle je peux dire, suivez-moi. Praise the Lord. Hallelujah. And the world, they know me. Die Welt kennt mich auch. Old friends, the so-called old friends, they all know me. They know that once I invite them, it's going to be Christ alone. Die alten Freunde, sie wissen, dass wenn ich sie einlade, dann wird es nur um Christus gehen. Et le monde aussi le connaît. Mes anciens amis, ils savent aussi que si moi je les invite aujourd'hui, il s'agit seulement de Jésus-Christ. Amen. Amen. Hey together. In another name. Instead, Christ Jesus. Not just the name, but the inside Christ, the outside Christ. Hast du es dich in irgendeinem anderen Namen außer Christus zu versammeln? Na, auch wenn es und auch selbst wenn es von äußerlich Christus heißt, aber von innen nicht Christus ist, Na, dann hast du es auch in diesem Namen, in diesem gefälschten Namen dann versammelt zu sein. On doit vraiment désister de se rassembler avec des gens pas au nom de Jésus-Christ. Et si on se rassemble avec des gens au nom de Jésus-Christ, on doit être sûr que c'est pas seulement l'extérieur et seulement Jésus-Christ, mais aussi l'intérieur. 1 Mose 11. If not, you will not be different from Genèse. What. Look at what God did to these people. Sonst bist du nicht anders als die Versammlung. Mm. Sinon, on sera pas différent de des gens qu'on va voir ici dans Genèse 11. Praise the Lord. Hallelujah. From verse 1, 1 bis 9. Genèse 11, de 1 à 9. And the whole earth was of one language and of one speech. Praise the Lord. Hallelujah. And it came to pass as they joined from the east that they found a plain in the land of Shinar, and they dwelt there. And they said one to another, to go, let us make brick, and burn them thoroughly. And they had brick for stone, and slime, had they for mortar. Verse 4. Verse 4. And they said, go, let us build us a city and a tower, whose top may reach unto heaven. And let us make us a name, lest we be scattered abroad upon the face of the earth. They wanted unity. Sie wollten Einheit. Ils voulaient être unis. Ils voulaient être ensemble. Bei einer Einheit ohne Christus. Mm. Mais ils voulaient être ensemble sans le Christ. Mm. Mm. Amen. Mm. Sei nicht Teil davon. On doit pas faire partie de ces rassemblements. They might tell you bring money so that you become one of us. Don't join it. Don't say it. Don't tell them. Christ never do that. Sie werden sogar vielleicht sagen, wir geben dir auch Geld, um Teil davon zu sein. You spend your money with me, then you don't need to even attend anything. Oder ach so. Oder sie werden dir sogar sagen, dass du brauchst nicht mal anwesend zu sein. Wenn du einfach nur einen monatlichen Beitrag zahlst, dann reicht das, um einfach mitzuwirken. So that you belong to this family. Damit du zu dieser Familie, zu dieser Gemeinschaft gehörst. Ils vont t'inviter à être part de cette assemblée. Et même si tu veux pas être là physiquement, ils vont te dire, ouais, si tu peux donner un montant par mois, et comme ça tu seras aussi un membre. Mais on ne doit pas participer à ces genres de rassemblements si Jésus-Christ n'est pas là. Please tell them you are not two, but one. Sag ihm bitte, du hast nicht zwei Gesichter, du hast nur ein Gesicht, und das ist Christus. On doit leur faire comprendre qu'on n'a pas deux caractères, on n'a pas deux faces de visage, mais on a seulement un visage, et ce visage est celui de Jésus-Christ. You know, they will even give you an example. The other one is doing it, even a pastor is bringing money. The other one is there. They'll give you an example of those that are part of them. Yes, religion can be part of them, not the kingdom of heaven. Und sie werden dir sogar Beispiele geben und sagen, ey, der Pastor ist auch davon teil. Oder die eine, die doch im Chor singt, die macht das doch auch mit. Weshalb ziehst du dich denn so? Da ist noch nichts dabei. Aber das sind religiöse Menschen. Natürlich mischen sie in der Welt mit. Aber wir gehören zu Christus und da gibt es keine Mischerei. Ils vont même te donner des exemples des gens qui sont membres de leur alliance, que ce soit des pasteurs ou alors des gens qui chantent dans la chorale ou quoi que ce soit. Mais on doit être conscient que ces gens-là, ils sont peut-être membres avec eux parce que ce sont des personnes religieuses. C'est pour ça qu'ils n'ont pas de problème de se mélanger avec ce monde. Mais si tu es un membre du royaume des cieux, si tu es un fils de Dieu, tu ne peux pas te mélanger avec le monde. They did not want to be scattered. Sie wollten nicht zerstreut werden. Verse 4. Lest we be scattered abroad upon the face of the earth. Damit wir ja nicht zerstreut werden. Sie wollen vereint sein, aber vereint im Bösen. Ohne Christus ist das bösartig. Ils voulaient être unis, puis ils disent, allons, construisons une ville et une grande tour aussi haute que le ciel, ainsi nous deviendrons célèbres et nous pourrons rester tous ensemble. Ils voulaient rester ensemble, mais pas pour le bien du Christ, mais plutôt pour la chair. And that's why we have to prove our relationship with them. Sie müssen unsere Beziehungen mit ihnen prüfen. Is your relationship with you, between you and your sons, your daughters, your friends, your so-called brothers and sisters. Deine Beziehung zu deinen Töchtern, zu deinen Brüdern, zu deinen Geschwistern, zu deinen Kindern, zu deinen Eltern, zu deinen Familien und musst du prüfen. Donc et c'est la raison pour laquelle on doit vraiment examiner toutes nos relations qu'on a avec les gens au dehors de l'église, que ce soit des membres de famille qui n'ont pas Jésus-Christ, ou alors même des amis qu'on avait ou qu'on a encore, on ne sait jamais, qu'on doit vraiment examiner toutes ces relations. Amen. Amen. You know, Papa, don't mention your co-workers. Co-workers, you know, the good of this world, you better be careful. Mm. Because of the good of this world. Mm. Papa hat gerade über Mitarbeiter gesprochen, ne, dass da ist halt nicht diese innige Beziehung, weil man eine natürliche Distanz zu diesen Menschen hat, aber dennoch, das Gute der Welt, da muss man sich in Acht nehmen vor. Mm. Papa aussi parlait de des collègues du travail. Là, c'est pas la même chose parce que cette relation est à une base à une base professionnelle, mais quand même on doit faire attention aussi avec le bien de ce monde. Amen. You are there for them for this. You are there for them for that. Mm. You are the one doing that for them. Mm. You are thinking that you are not working for God, for Christ. You are working for Satan. Mm. Du bist immer für sie da. Du bist immer. No? You are the one giving them coffee. You are the one doing that. You are the one doing that. Who made you a judge over them? Who made you to be the one being there for them? Mm. Let them come to Christ. Their Christ is there for them. Mm. Du bist immer für sie da und bist immer so fürsorglich und all das. Aber dann arbeitest du für den Teufel, ne? Für die Menschen, für das Fleisch, aber nicht für Christus. Lässt du, dass Christus ihre Sicherheit ist, dass er für sie sorgt. Und hör auf, dich als Versorger und Retter zu behaupten vor ihnen. On doit vraiment faire attention avec le bien de ce monde. Si on est toujours là pour eux, on les aide quand ils ont besoin de quoi que ce soit, la seule chose qu'on leur doit, c'est Jésus-Christ. Parce que si on les aide à venir vers Jésus-Christ, là, Jésus-Christ lui-même va être là pour eux. The good of this world is so dangerous for God's children. Denn das Gute dieser Welt ist so gefährlich für Kinder. Use it against you, it's a matter of time. Denn der Give Satan, them coffee, they will poison them and say, you are the one that gave them coffee. You better be careful. The Lord wants you to own. He said, own no man anything but love. Christ is love. God, what you are owing them is Christ. That's all. Once you want to work, there is time you talk about job. You are anything outside it. How is your family? Yeah, we are going to Mallorca. We are going to this. Yeah, you know, yeah. All this talk of this world. You better be careful. Because you want to be part of them. Yeah. Und genau, und deswegen musst du halt aufpassen, nicht, dass nicht, dass du immer die Person bist, die immer, keine Ahnung, mal frische Brötchen mitbringt, ne, und dann oder Kaffee mitbringst, all diese Sachen immer. Aber dann vergiften die Brötchen und dann sagen die, dass du es warst, ne, dass du dir noch irgendwas reingesteckt hast, weil das sind halt Marionetten des Satans. Die sind zu allem in der Lage, ne, sind zu allem fähig. Deswegen dürfen wir uns nicht von ihrem Aussehen, ihrer Art täuschen lassen. Deswegen sei kein Freund dieser Welt. Und lass zu, dass Christus das übernimmt und nicht dich immer wieder mit ihnen über diese privaten Sachen auch immer unterhalten und austauschen und dich dafür so krass interessieren, und dass du eigentlich vergisst. Talking about politics. Ja, vergiss, was die eigentliche Mission what ist. What is happening there? What is happening? On doit faire aussi attention parce que si t'es gentil, si tu leur ramènes, je sais pas, du café, des croissants, des trucs comme ça, un jour ils peuvent, parce qu'ils sont des marionnettes du diable, ils peuvent même utiliser ces choses que tu fais pour eux pour t'attaquer, pour te détruire. Donc ou alors même quand vous avez des discussions et quand vous parlez pas du Christ, vous parlez du monde, de la politique ou quoi que ce soit, ça aussi, ça va t'influencer parce que quand tu parles à une personne, quand vous êtes en conversation, c'est ça, toi qui influences l'autre personne ou c'est cette personne qui t'influence. Praise the Lord. Hallelujah. So let me leave there because of, we have a lot to deal with today also. Verse 5, please. Vers 5. And the Lord came down to see the city and the tower which the children of men builded. Er sieht immer unsere Versammlungen. Er sieht toujours nos rassemblements. Anytime you gather, he sees it. Wenn wir uns versammeln, sieht er es. Quand on se rassemble, il le voit. And he want to know. Er möchte wissen, wessen Namen. Is it about him? Geht es um ihn? Ist es von ihm? Et il veut savoir, ok, vous rassemblez sous quel nom? Est-ce qu'il s'agit de ma personne ou de quelque chose d'autre? Verse 6. And the Lord said, behold, this people is one. They are one. You know, people love unity. Mm. There are people, they just fight for unity. That's all they fight for. Es gibt Menschen, die einfach für diese Einheit immer wieder kämpfen. Das ist das alles, was sie wollen. Always unity. Es geht ihnen immer um Einheit. Ja, il y a certaines personnes qui veulent toujours... qui se bat pour l'unité dans le monde. Pour eux, il s'agit seulement de l'unité. Amen. Mm. It doesn't matter the unity, but it's unity. C'est égal, was für eine Einheit, aber Hauptsache let us Einheit. Compromise. Let us be one. Lass uns Kompromiss zusammenkommen. Et il s'agit toujours de trouver des... De faire des compromis afin d'être unis. Mais peu importe en quel nom il y a cette unité. And the Lord said, behold, the people is one. And they have all one language. And this they begin to do. And now nothing will be restrained from them, which they have imagined to do. Praise the Lord. Amen. The Lord was threatened with their gathering. Ihre Versammlung hat sie bedroht, hat Gott bedroht. Et leur rassemblement ici, on peut voir que leur rassemblement a menacé l'Éternel. Anytime you gather without Christ, immer wenn wir uns versammeln ohne Christus, bedroht ihn das. À chaque fois qu'on se rassemble sans Jésus, pas dans le nom de Jésus-Christ, ça. Amen. Amen. He sees er sieht diese Versammlung als eine Bedrohung an. Pour lui, ce rassemblement est une menace. He knows that without it, if nothing is being done, there's problem. Er weiß, dass wenn da nichts passiert, wenn man das nicht. But their gathering with the natural family. I mentioned, I said, there's going to be a problem. And there was really a problem. Wenn man das nicht aufhaltet, wird es zu einem Problem kommen. Und das haben wir auch selbst in dieser Gemeinde erlebt. Ne? Als wir auch immer wieder, als ich immer wieder zwei Leute in dieser Gemeinde darauf aufmerksam gemacht habe, dass ihre Versammlung mit diesen bestimmten Personen eine Gefahr ist. Und es wurde sogar zu einer Gefahr. Et on peut aussi le voir aussi avec l'exemple qu'on a eu ici. Quand j'avais dit que les rassemblements de certaines personnes qui étaient ici avec leurs amis qu'ils avaient ou leur famille et leurs amis qu'ils avaient une autre doctrine que ça va causer des problèmes et ça a causé des problèmes, donc on doit être vraiment sûr que on le fait sous le nom de Jésus-Christ. Praise the Lord. Alléluia. The Lord should help us that our gardens should never be any garden without him. Der Herr soll uns helfen, dass unsere Versammlung niemals unabhängig von ihm ist. Et l'Éternel doit nous aimer, doit nous aider afin que nos rassemblements ne soient jamais sans l'Éternel, sans lui. And any gathering we gather without him should never work. Any gathering we plan that we want to gather without him should never work. Und jede Versammlung, die wir planen, die ohne ihn ist, soll niemals gelingen. Amen. Und sollten wir noch nicht mal planen. Et chaque rassemblement qui va avoir lieu sans lui, on doit prier qu'elle soit directement détruite. On doit même prier qu'on les planifie même pas. Verset 7. 7. Go to, let us go down. And there confound their language, that they may not understand one another's speech. Amen. Mm. So the Lord scattered them abroad from thence upon the face of all the earth. And they left off to build the city. Therefore is the name of it called Babel, because the Lord did there confound the language of the earth. And from thence till the Lord scattered them abroad upon the face of all the earth. He loves unity, but not unity without him. Er liebt Einheit, aber nicht Einheit ohne ihn. Amen. L'Éternel aime l'unité, mais pas l'unité sans lui. Amen. Amen. Amen. Praise the Lord. Alleluia. Amen. Amen. In Genesis 12. 1 Mose 12. Dans Genèse 12. Verse 1. He separated Abraham from the family. Da hat er Abraham von der Familie getrennt. On peut voir qu'il a séparé Abraham de sa famille. Amen. Amen. Just like you and me today. Genau wie du und mich heute. Comme toi et moi aujourd'hui. We are separated from them. Wir sind getrennt von ihm. Er hat uns von ihm getrennt. On, nous sommes séparés de la famille charnelle. Il nous a séparés d'eux. Amen. Without Amen. Him, we will be one with them. Ohne ihn wären wir nämlich eins mit dieser, mit diesen Leuten. Parce que sans l'Éternel, on serait un avec eux. Praise the Lord. Hallelujah. We have Jesus' death as a proof that Christ loves us. Wir haben den Tod von Jesus Christus als Beweis für seine Liebe zu uns. Amen. On a la mort de Jésus-Christ comme preuve pour son amour. Comme preuve de son amour, pardon. Amen. Amen. Amen. John 3, verse 16. It says, for God so loved the world and he gave us his son. Und da steht in Johannes 3, 16, dass Gott die Welt so sehr geliebt hat, dass er uns seinen einzig geborenen Sohn gegeben hat. Et ça, on peut le lire dans Jean 3. Amen. Il a tant aimé ce monde qui nous a donné son fils. Il loved the world. Er hat die Welt geliebt. Il a aimé ce the monde. The world means you and me. Die Welt bedeutet du und ich. It's not about the world. You know, Amen. Amen. It's not God loved the world. There's a difference between, it's a friendship with the world, it's enmity with God. Mm. But God so loved the world. You can see the world in both places. Mm. The world God is talking about is you and me. But God so loved you and me and he gave us his son. Amen. So that he can bring us back to himself. Die Welt, von der der Herr hier spricht, ist du und ich, die Menschen. Weil es gibt ja auch diesen Bibelvers, wo steht, Freundschaft mit der Welt, Feindschaft gegen Gott ist. Dann wäre das ja ein Widerspruch in sich, diese beiden Verse. Aber es ist eben nicht, weil hier auf einer Seite Welt eine andere Bedeutung hat, wie auf der anderen Seite. Mm. Et on peut voir que quand la Bible, quand l'Éternel dit qu'il a aimé le monde, quand il parle de monde, il parle de toi et moi, il parle des personnes. Mais en même temps, il nous dit, la Bible nous dit aussi que si tu es un ami de ce monde, tu es l'ennemi de l'Éternel. Donc, on peut voir que dans les deux versets, dans les deux phrases, on parle du monde, mais dans deux manière différente. Enfin, une fois on parle des êtres humains et une fois on parle du monde ou alors des gens qui sont en dehors du Christ. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Friendship with the world. Freundschaft mit der Welt. Ist Freundschaft gegen Gott. Das ist das, was die Bibel sagt. Donc, encore une fois, donc l'amitié avec le monde et comment on dit? Friendship. Ça veut dire qu'on est automatiquement l'ennemi de Dieu. Je trouve ça. Praise the Lord. Hallelujah. James, please. Go to James. Jakobus. James 4. Jakobus 4. On va le lire dans Jacques 4. It's also in 1 John. Amen. James 4. Jakobus 4. Are we there, please? Mm-hmm. Verse 4. Verset 4. It says, you are adulterer and adulteresses. Know ye not that the friendship of this world is enmity with God? Whosoever, therefore, will be a friend of the world is the enemy of God. Mm. Clean and clear. Mm. Das steht hier ganz klar. Ihr Ehebrecher und Ehebrecher, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer so ein Freund der Welt sein will, der macht sich zum Feind Gottes. Peuple adultère que vous êtes, ne savez-vous pas qu'aimer le monde, c'est haïr Dieu? Si donc quelqu'un veut être l'ami du monde, il se fait l'ennemi de Dieu. Das heißt, die Welt ohne Christus. Ici, il s'agit du monde sans Jésus-Christ. Remember John 3:16, it says, for God so loved the world. Erinnert euch an Johannes 3:16. If he loved the world, how will he not want us to be friendship? Have friendship with them. Wenn er die Welt doch liebt, so will er nicht, dass wir Freunde der Welt sind. Et on tout à l'heure on a dit que comme quand Dieu a tellement aimé le monde qu'il nous a donné son propre fils. Là, ainsi, il aime le monde. Comment il ne veut pas qu'on soit amis avec le monde? On doit savoir qu'il y a une différence entre le monde avec Jésus-Christ et sans Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Abraham did not have any proof of love. Abraham hatte keinen Beweis der Liebe. Kein Liebesbeweis. Abraham n'a pas eu une preuve d'amour comme nous on l'a aujourd'hui. But he had the word of God. Aber er hatte das Wort Gottes. Mais il avait la parole de Dieu. He had the promises. Er hatte die Versprechen. Il avait les promesses. You know, Genesis 12, verse 3 and verse 2 and 3, God promised him. 1. Mose 12. Genèse 12. Genesis. Praise the Lord. Hallelujah. Genesis 12. Verse 2 and 3. 1 Mose 12, 2 and 3. You can see the promises there. He said, I will make of thee a great nation. And I will. And you see it. It was all about promises. Mm. Amen. Ich will dich zu einem großen Volk machen. Es ging die ganze Zeit um Versprechen. Is somebody getting it? Mm. It was all about promises. Es ging um Versprechen. Il s'agissait seulement des promesses. Amen. Amen. Mm. I will. Ich werde dich. But for us, it's not promise he has. Mm. Aber uns ist kein Versprechen mehr. He's not saying he's going to die for us. Mm. Bei uns ist es kein Versprechen mehr, auf was wir uns freuen können, sondern es ist etwas, was schon passiert ist, denn er ist schon für uns gestorben. Amen. Pour nous, il s'agit plus des promesses, parce que il a déjà tout accompli. Praise the Lord. Hallelujah. He did not say, come to me so that I will die for you. Er hat nicht gesagt, komm zu mir, damit ich für euch sterbe. Il nous a pas dit, venez vers moi comme ça, afin que je puisse mourir pour vous. Non. Before you come to him, he already died for you. Bevor du zu ihm kommst, ist er schon für dich gestorben. Amen. Amen. Avant qu'on ait venu vers lui, il a déjà été crucifié pour nous. He died for the whole world. Mm. Er ist für die ganze Welt gestorben. Il est mort pour la terre entière. Mm. People are going to go to hell when hell has been paid for them. Leute werden die Hölle gehen, obwohl hell has been paid for them. Die Hölle für sie gezahlt wurde. Mm. Les gens vont partir en enfer malgré que l'Éternel avait déjà payé le prix pour tout le monde. Because of the rejection of the payment. Weil sie die Bezahlung verweigern. Parce qu'ils rejettent le prix qui a été payé. Praise the Lord. Hallelujah. If you do not allow me to pay, you will pay. Wenn du nicht zulässt, dass ich zahle, wirst du für dich selbst zahlen müssen. Si tu permets pas que je paye pour toi, tu vas payer toi-même. Amen. Amen. You know, if I give you credit card, I said, Joe, just buy whatever. Go to whatever store and buy whatever you want. Just empty it. You know, if you are not going to pay with the credit card, you pay with by yourself because somebody must pay. Wenn ich dir eine Kreditkarte gebe und dir sage, du kannst mit dieser Kreditkarte alles mitnehmen, alles kaufen, was du möchtest, du aber an der Kasse bist und diese Kreditkarte dann nicht nutzt, musst du trotzdem bezahlen, sonst lassen die dich nicht da raus. Du musst dann für dich selbst zahlen. Mm. Si par exemple, je te donne ma carte crédit et je te dis de partir faire des courses, arrivé à la caisse, tu sors pas cette carte de crédit que j'ai sortie, que je t'ai donnée, tu l'as toujours payée à la fin parce que la marchandise doit être payée. It's not, I'm not talking about a credit card that is empty. Ich spreche nicht von einer Kreditkarte, die leer ist. Yeah. Ich spreche nicht von einer Kreditkarte, die leer ist, weil es gibt auch Kreditkarten, da ist nichts drauf, damit kannst du nichts anfangen. Mm. But this one is loaded. Mm. Aber diese hier ist gefüllt. Je parle pas d'une carte de crédit qui est vide ou que tu vas arriver à la caisse où il y a plus d'argent sur la carte. Non, je parle d'une carte crédit qui est vraiment bien chargée. And that's why if you say it's kingdom, there's nothing like pay because that credit card is loaded. Deswegen, wenn du sein Königreich siehst, da geht es nie um das Zahlen, weil diese Kreditkarte ist voll, er hat schon gezahlt. Et quand tu vois son royaume, c'est pour ça il s'agit jamais de payer parce que tout a déjà été payé, donc la carte crédit qu'on a du royaume des cieux est vraiment chargée, surchargée. Amen. Amen. It's only just bring what you have, you know, two fish and five loaves, and the credit card was able to pour them. Mm. You know, from heaven it's loaded. bring einfach nur das, was du hast, 2 Fische und 5 Brotlaibe und diese Kreditkarte hat den Rest übernommen. Er braucht einfach nur dein Ja, deine Einwilligung. Diese 2 Fische und diese 5 Brote, das ist einfach nur dein Ja für Christus und dann kann er versorgen. Avec l'exemple des 5 pains, non, des 2 pains et 5 poissons. Les 2 poissons et les 5 pains. On peut voir que c'est l'Éternel, non, c'est le royaume des cieux qui a tout multiplié. Donc, on doit seulement dire oui afin que l'Éternel peut tout multiplier pour nous, tout nous donner de ce qu'on a besoin. Praise the Lord. Hallelujah. You know, Abraham also have natural family. If you go to Genesis 11. Abraham hatte auch eine natürliche Familie, wenn wir zu 1. Mose 11 gehen. Natural family. Die natürliche Familie. We'd like to quickly read from verse 25 to the end. 25 bis zum Ende. On va lire. Genesis 11. 1. Mose 11. On va lire à Genèse 11 de from 25 to 25 bis zum Ende. Are we there, please? Yeah, we'd like to just see. And Nahor lived after he begot Terah 119 years and begot sons and daughters. Verse 26. And Terah lived 70 years and begot Abram. Terah is the father of Abraham. Terach ist der Vater von Abraham. Terach est le père d'Abraham. And Nahor and Haran gave birth to 3 children. Er hat 3 Kinder. Terach, you see that? Mm-hmm. Amen. Then is verse 27. It said, now these are the generation of Terach. Terach begot Abraham, Nahor and Haran. And Haran begot Lot, you see there. Mm-hmm. The last born of Abraham's father. Lot is the son of the last born of Abraham's father. Mm-hmm. Der jüngste von Abrahams Geschwistern ist der Vater von Lot. Lot. Donc le dernier des fils de Terah. Et le père de Lot. Donc Abraham est l'oncle de Lot. Praise the Lord. Hallelujah. In verse 28, he said, and Haran died. That is Lot's father died. Lot's father is gestorben. His father, Terah, in the land of his nativity, in all of the Chaldeans. Verse 29. Verset 29. And Abraham and Nahor took them wives. You see there? Took them wives. The name of Abraham's wife was Sarai. And the name of Nahor's wife was Milcah, the daughter of Haran, the father of Milcah, and the father of Iscah. Then in verse 30, but Sarah was barren. She had no child. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Verse 31. And Terah took Abraham, his son, and Lot, and the sons of Haran. You know, Lot have no father any longer. But Terah, their grandfather, took them. Took Abraham, his son, and Lot, the sons of Haran, his son's son. And Sarah, his daughter-in-law, his sons, Abraham's wife, and they went forth with them from all of the Chaldees to go into the land of Canaan. And they came unto Haran and dwelt there. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 32. And the days of Terah were 205 years, and Terah died in Haran. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Are you getting something here? Praise the Lord. Hallelujah. Then in Genesis 12, In 1. Mose 12 sagt Gott zu Abraham, dass er seine Familie verlassen soll. Er hat ihm nicht gesagt, dass er Lot mitnehmen soll. Et dans Genèse 12, on va voir que l'Éternel a dit à Abraham de quitter sa famille. Il n'a pas dit de prendre Lot avec lui, mais il a dit de seulement de quitter sa famille. Now the Lord has said unto Abraham, get thee out of the country and from thy kindred and from your father's house unto the land that I will show thee. He called only Abraham out. Er hat nur Abraham rausgerufen und nicht mal seine Frau. Not even a Lot. Nicht mal Lot. On peut voir que l'Éternel a seulement élu Abraham. Il a seulement dit à Abraham de quitter sa famille. Il n'a pas dit de prendre Lot, donc son neveu, ou même il n'a même pas parlé de sa femme. Il n'a pas dit de prendre aussi Sarah avec lui. Praise the Lord. Hallelujah. Those that believe that the Lord is after marriage. Die Leute, die denken, dass der Herr hinter Ehe her ist. Aber er ist nicht hinter Ehe her, er sucht Ehe nicht. Ça c'est surtout pour les gens qui croient, qui pensent que Jésus-Christ ou l'Éternel veut qu'on se marie absolument. Pour lui, c'est pas ce qui est essentiel. The Lord always speaks specific. It go directly. Der Herr ist immer spezifisch. Er spricht Dinge immer direkt an. L'Éternel est toujours direct. Il est jamais vague dans ses propos. I don't know if he was saying that Sarah will become a problem for Abraham later. You know, later I gave Abraham Hagar. You know, the Lord, you don't even know. You know, God is draw. Ich weiß halt nicht, ob der Herr gesehen hat, dass Sarah später zu einem Problem wird, ne? Weil der Mensch ist halt immer so auf diesem Mitziehmodus, dass immer Leute mitnehmen und dabei haben. Et je sais pas si l'Éternel avait n'a pas dit parce qu'il savait que Sarah allait ramener des problèmes parce que c'est elle qui a poussé Abraham vers Hagar. Praise the Lord. Hallelujah. He did not say go with your wife. Er hat nicht gesagt, geh mit deiner Frau, sondern du gehe. Il a pas dit, pars avec ta femme, il a dit, toi, pars. Praise the Lord. And verse 2, and I will make of thee a great nation, and I will bless thee, and make your name great, and thou shalt be a blessing. Verse 3, and I will bless them that bless thee, and cause them, it was just one person. Es ging nur um eine Person. Are you getting it? On peut voir qu'il s'agit seulement d'une personne ici. And cause him that cursed thee, and indeed shall all families of the earth be blessed. Praise the Lord. Hallelujah. So Abraham departed as the Lord has spoken unto him, and Lot went with him. follow. You see this? Praise the Lord. Hallelujah. It's good that he followed. Amen. You know, when the nurse you left with him, I thank the Lord that he also left. Amen. Und trotzdem danke ich natürlich dem Herrn, dass Lot dennoch Abraham gefolgt ist, weil er ist damit auch Gott gefolgt. Et je remercie l'Éternel que Lot a suivi Abraham, parce que Lot en suivant Abraham, il a aussi suivi l'Éternel. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. And then he said, and Abraham was 17 and 5 years old when he departed out of Haran. This was an old man. Amen. Er war schon ein älterer Amen. Herr, als no longer young. Als er ausgezogen war. Et on peut voir que Abraham, quand il a... Yeah. Et on peut voir que Abraham, il a quitté à son pays natal à 75 ans, donc c'était pas vraiment, c'était plus un jeune homme. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. You can see that Lot... He said, Lot went with him. And Abraham did not say, no, don't follow me. Ja, Lot ist mit ihm mitgegangen und Abraham hat nicht gesagt, nein, verschwinde, komm nicht mit. On peut voir que Lot a suivi Abraham et Abraham n'a pas dit non. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. He did not say, no, don't follow me because God called me alone. Er hat nicht gesagt, nein, folge mir nicht nach, weil Gott hat nur mich angerufen. Nur mein Name steht auf der Einladung, dass ich verschwinde. Et il n'a pas dit... Il n'a pas dit que non, ne me suis pas parce que l'Éternel m'a seulement dit à moi de quitter ce pays. Amen. You know, it might look like it's about a relationship in the flesh. That okay, it's my uncle. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. John 6. Please put something here. Go to John 6. Johannes 6. Es scheint so, als ob er vielleicht einfach nur mitgegangen ist, weil nur mein Onkel zieht weg. Ich habe irgendwie Bock, mit ihm zu gehen, ob es so eine Sache war. Aber es ist mehr dahinter. Et on peut croire que Lot est seulement parti, a seulement suivi Abraham parce qu'il s'est dit, oh non, c'est mon oncle et tout. Mais c'est beaucoup plus profond que ça. On va revenir à Genèse 12, mais on va partir maintenant vite fait à Jean 6, verset 37. Johannes 6, 37. He said, all that the Father giveth me shall come to me. And him that cometh to me, I will in no wise cast out. Whoever come. You know, remember the story of Ruth. Alles, was mir der Vater gibt. It was not only Ruth that was the wife to Naomi's sons. Amen. There was somebody else. But one followed. All that will come to me, I will no wise cast out. I hope you understand. Hier lesen wir, alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Der Herr sagt ganz klar, dass wer zu mir kommt, den werde ich nicht von mir wegstoßen, werde ich nicht verscheuchen. Genauso auch wie bei der Geschichte von Ruth und Naomi. Ne? Also Naomi hatte noch eine Schwiegertochter, ne? Die Orpa. Und Ruth hat aber darauf bestanden, mitzugehen. Und Orpa hat sich entschieden, dann doch wegzugehen. Also er wird die Leute nicht hinausstoßen, die sich für ihn entscheiden und mitgehen. Tout ce que le Père, donc Jean 6, verset 37, tout ce que le Père me donne viendront à moi, et celui qui vient à moi, je ne le mettrai pas dehors. Et c'est là, on peut aussi le voir aussi la même chose avec l'histoire de Ruth et Naomi. Ruth a décidé de continuer à suivre, mais Naomi avait aussi une autre belle-fille qui a préféré quitter. Amen. Amen. And also go to 2 Peter 3. 2. Petrus 3. 2 Pierre 3. 2 Pierre 3. 2 Peter 3. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 8. Vers 8. Or just 8 and 9. He said, but below. Be not ignorant 3, of this one thing. That one day is with the Lord as 1,000 years, and 1,000 years is as one day. Amen. Yes. The Lord is not, you know, we always look at age. Wir schauen immer auf das Alter. So much is, you know, this world today, age and time conscious. Wir sind so Zeit und Alter bewusst. Et en tout cas, amis très chers, n'oubliez pas ceci. Pour le Seigneur, un jour est comme 1,000 ans, et 1,000 ans sont comme un jour pour l'Éternel. On est ici, dans ce temps mauvais aujourd'hui, on est toujours conscient du temps et de l'âge et tout, mais pour l'Éternel, ce n'est pas du tout important. Amen. You know, people go to the Lord for whatever. You know my age, and the time is going. Like, he said, one day with the Lord is like 1,000 years, and 1,000 years like one day. Amen. Leute, die zum Herrn kommen, weil sie irgendwelche Bitten haben, die vorangetrieben werden von ihrer Angst vor der Zeit, weil sie immer auf die Uhr gucken und sich denken, okay, die und die Sachen müssen jetzt eigentlich in meinem Leben sein. Und mit diesen Bitten kommen sie dann zum Herrn, aber sie vergessen, dass dass der Herr sagt, 1,000 Jahre sind wie ein Tag und ein Tag wie 1,000 Jahre. Es gibt beaucoup de personnes qui vont vers l'Éternel parce que ils sont motivés par le temps. Ils ont dit, oh, j'ai atteint un certain âge, donc j'ai besoin de ceci, de cela. Mais on oublie souvent que ce que 2 Pierre 3, verset 8 nous dit, que un jour pour l'Éternel. Un jour est comme 1,000 ans, et 1,000 ans sont comme un jour pour l'Éternel. It means age should not be any issue for God's children. Das heißt, das Alter sollte kein Problem sein für uns Kinder Gottes. Es sollte keine Bedrohung für uns sein, Alter oder Zeit. Donc l'âge et le temps ne doivent jamais menacer un enfant de Dieu. If it is an issue for you, then you know that you are in the flesh. Wenn es eine Last ist für dich, eine Bedrohung ist für dich, dann musst du erkennen, dass du im Fleisch bist und musst davon wegkommen und wieder in den Geist zurückkehren. Et si tu remarques que c'est un problème pour toi, tu dois te repentir et tu dois te repentir. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Here he's telling us that age, time is not an issue before Christ. Diese Stelle sagt uns, dass die Zeit kein Problem ist für Gott. Und genau sollte auch unsere Einstellung gegenüber Zeit sein. Es sollte kein Problem sein für uns. Ici, on peut voir que le temps n'est pas un problème pour l'Éternel. Et tout comme le temps n'est pas un problème pour l'Éternel, ça va être aussi le cas pour nous. It's like how many people are here. It's not an issue for me at all. Genauso wie auch die Anzahl der Leute, die hier sitzen, kein Problem ist für mich. Diese Zahl ist kein Problem für mich. Tout comme le nombre de personnes qu'on a ici, ce n'est pas un problème pour moi. Amen. Amen. Because I know that one with the Lord is majority. Weil ich weiß, wer mit dem Herrn ist, ist immer in der Mehrzahl. Parce que je sais que la personne qui est avec l'Éternel est toujours dans la majorité. And how much you have should not be an issue. In anything. Und wie viel du hast, sollte auch kein Problem sein. How many can he feed it? He was not after that. He said, what do you have? What you have is enough. Whatever you have is enough. Amen. Die Anzahl der Leute hat Jesus nicht bedroht. Ne, was immer du hast, reicht. Deswegen hat er auch so gehandelt. In Ruhe und in Frieden. Und deswegen lasst uns bitte reif werden. Damit wir auch in diese Ruhe eingehen können. Et tout comme aussi pour l'Éternel, c'est ce que tu as n'est pas un problème parce que il va multiplier ce que tu as. C'est la même chose aussi avec les deux poissons et les pains. Amen. Amen. You know, I will talk about Africa today. That in Africa, if a father always see his son or daughter young, if you no matter how old you are, your son, your father will always see you like a baby. Amen. Yeah. Your natural father. We always see you like a baby. Mm. So also is Christ in our life. Mm. He always see you before man. He sees you as a man, a mighty man. Mm. He sees you as himself. But before him, you remain a baby. Mm. Genauso ist es auch bei Christus. Ne? Also wir haben eben darüber gesprochen, dass in einem afrikanischen Haushalt ist der 80-jährige Opa immer noch ein Baby für seine Mutti, wenn die Mutti noch lebt halt. Ne? Ne? Es ist egal, wie alt man ist. Ne? Und genauso ist es auch bei Christus sozusagen, dass egal wie alt du bist immer noch sein Baby, du bist immer noch sein Kind. Ne? Und so wird er dich auch behandeln, so wird er dich auch sehen und mit dir umgehen, Beziehung haben. En Afrique, par exemple, peu importe l'âge que tu as, si tes parents sont encore en vie, tu seras toujours leur bébé. Tu seras leur bébé à toujours. Et c'est la même chose avec l'Éternel, avec le Christ. Donc, peu importe l'âge qu'on a, il va toujours nous voir comme ses enfants. Pour le monde, devant le monde, hein, devant le diable, devant le monde, nous sommes puissants, hein, mais devant lui, on reste toujours ses enfants. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 8 is telling us that what bother them should not bother us. In 8 steht nochmal ganz klar, dass das, was ihnen Gedanken und Sorgen bereitet, darf uns nicht jucken. Was ist ihr Problem? Lass es zu, dass es ihr Problem bleibt. Yes. If they don't want to ask how old you are, just say Jesus. That's all. Ja, wenn sie dich fragen, wie alt du bist, ne, sag ihnen einfach Christus Jesus. Ne? Also, how old are you? Christ. Sag Christus Jesus, mein Alter. I have for you is just Christ. Ja, das, was ich für dich habe, ist einfach nur Christus. Okay. Sorry. Donc, verset 8 nous dit que ce qui préoccupe le monde doit jamais nous préoccuper parce que, encore une fois, l'âge doit jamais soucier un enfant de Dieu. Praise the Lord. Hallelujah. What do you have, Christ? How old are you, Christ? Everything is Christ. Wie alt du bist, wie viel Geld du hast, wo du wohnst, was du erreicht hast, alles ist für dich ist jetzt Christus Jesus geworden. Donc si quelqu'un te demande ton âge, tu dois lui répondre avec le Christ. Qu'est-ce que tu possèdes? La réponse est toujours le Christ. T'habites où? Toujours le Christ. Praise the Lord. Hallelujah. You look at Peter. Peter said we left all. Everything. The system of this everything. What they call good. The good life. What they call the wealth. What they call everything. What we left all. Petrus hat ganz klar gesagt, wir haben alles zurückgelassen. Alles das, was sie für gut erachten, haben wir zurückgelassen. With our age, you know, my age, I'm supposed to have something. But I left all. Ouais, donc Pierre par exemple, Pierre a dit que on a tout laissé, on a tout quitté, on a tout laissé derrière nous et ça on doit faire le même, on doit seulement être concentré sur Jésus-Christ. I left all. Ich habe alles zurückgelassen. J'ai tout quitté. Amen. You know this ministry, how old is it? More than 10 years. You know, with the age, you know, praise the Lord. Hallelujah. I'm not ashamed to say we are two or three. Mm-hmm. Because I left off. What I should have fought, I'll be fighting for, to have branches everywhere. Is somebody getting it? How many people, you know, what they pursue today? What they are looking for? They are looking for multitude, quantity, but not quality. I only want Christ, and that's all. Genau, und deswegen gucke ich auch nicht auf die, auf die Anzahl der Menschen, die hier sitzen, ne? Weil ich hätte auch für all diese Dinge kämpfen können, wie für die Leute in meiner Position kämpfen würden, ne? Um Leute, um Ansehen, um Errungenschaften. Aber ich habe alles das zurückgelassen, um Christus willen. Amen. Moi aussi, j'ai tout quitté, parce que cette église existe maintenant pendant plus de 10 ans. Mais si tu regardes le nombre de membres qu'on a, elle est... C'est pas une grande église, mais si j'aurais pas quitté ce monde, ces choses-là vont me préoccuper. Mais non, pour moi, ce qui compte n'est pas la quantité, mais plutôt la qualité. Et donc, et quand je parle de qualité, je parle de Jésus-Christ. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 9, he said the Lord is not slack concerning his promise. As some may count slackness. Amen. You know, somebody.